1. Du, Menschensohn, sollst den Bürgern Israels ein Prophezeiung verkünden und sie auffordern, die Botschaft des Herrn aufmerksam zu hören. 2. Gott, der Herr, erklärt, dass die Feinde über Israel triumphiert und behauptet haben, die antiken Ruinen seien nun endgültig in ihren Besitz übergegangen. 3. Prophezei daher, dass Gott die Verwüstung und die Gier der Nachbarvölker sieht, durch die Israel zum Eigentum anderer Nationen und zum Ziel von Spott und Verleumdung wird. 4. Hort die Schalb, Berger, Hügel und Taler, das Wort des Herrn, der sich und die Verlassenen Trümmer und Stadte wendet, die von den umliegenden Volken geplündert werden. 5. In seinem leidenschaftlichen Eifer spricht der Herr gegen Edom und die anderen Nationen, die sich sein Land mit tiefer Verachtung und Freude angeeignet haben, es zu erobern. 6. Verkünde dem Land Israel, das Gott in seinem Sohn spricht, weil die Berge und Taler die Demütigung und den Hohn der fremden Völker ertragen mussten. 7. Darum schwört der Herr feierlich, dass die Nationen, die Israel verspottet haben, nun selbst die Konsequenzen ihrer Schande tragen müssen. 8. Berge Israels werdet jedoch wieder grünen und Früchte für mein Volk herverbringen, die dessen Rache aus der Gefangenschaft unmittelbar bewusstet. 9. Gott verspricht, sich dem Land wieder wohlwollend zuzuwenden, damit es ernüt gepflat und mit Sorge bestellt werden kann. 10. Die Bevölkerung des gesamten Hauses Israel wird stark zunehmen, warin die zerstörten Städte wieder aufgebaut und dauerhaft bewohnt werden. 11. Menschen wie werden sich auf den Bergen vermehren und Gott wird das Land noch segensreicher machen als in der Vergangenheit, damit er seine Autorität anerkennen. 12. Das Volk Israel wird sein Erbe wieder in Besitz nehmen und dort sich herleben, wann das Land ihnen weiterhin ihr Nachkommen durch Unheil rot. 13. Obwohl man behauptet, das Land wird sein Bewohner verschlingen und das Volk seine Kinder berauben, widerspricht der Herr diese Darstellung entschieden. 14. In Zukunft wird das Land sein Volk nicht mehr vernichten oder kinderlos machen, lautet die verbindliche Zusage Gottes, des Herrn. 15. Gott wird nicht zulassen, dass Israel weiterhin durch die Beschimpfungen und den Hohn der anderen Nationen gedemütigt wird oder ernüt sein Volk verliert. 16. Danach empfing Hiskiel ein weitere Botschaft vom Herrn, die das Vergangen verhalten des Volks Israel betraf. 17. Als das Haus Israel noch in seinem Land lebte, während reinigten sie durch ihr Taten, die in Gottes Augen so unrein wie ein Rituell unsauberkeit waren. 18. Aufgrund ihrer Gewalten der Verehrung von Gottsen, durch die sie das Land entweiten, goss Gott seinen gerechten Zorn über sie aus. 19. Es erstreut sie unter die Nationen und vertrieb sie in Fernlander, wo bei ihr sie streng nach ihrem fehlerhaften Lebenswandel richtet. 20. Überall im Exil entweiten sie Gottes heiligen Namen, die Volker spotteten, das Gottes eigenes Volk sein Land verlassen must. 21. Gott war jedoch die Ere seines heiligen Namens besorgt, denn die Israeliten unter den Heidenvolken in Verift gebracht hatten. 22. Verkünde dem Haus Israel, das Gott nicht wegen ihrer Verdienste handelt, sondern die Heiligkeit seines Namens wiederherzustellen, den sie entweit haben. 23. A word seinen großen Namen vor den Augen aller Nationen heiligen, damit dies erkennen, dass der Herr ist, wenn sich in Israel als heilig erweist. 24. Gott wird sein Volk aus allen Nationen und Landen sammeln, sie schließlich in ihr ursprünglich Heimat zurück zu führen. 25. Verspricht, sie mit reinem Wasser zu besprengen, sie von all ihrer Unreinheit und dem schadlichen Einfluss ihrer Gottsen zu befreien. 26. Gott wird ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist schenken, indem das Herz, steinen Herz entfernt und durch ein lebendiges, empfängliches Herz ersetzt. 27. Durch seinen Geist wird bewirken, dass das Volk nach seinen Gesetzen lebt und sein Ordnungen gewissenhaft beobachtet und Ausfurt. 28. Dann werden sie dauerhaft in dem Land wohnen. Das Gott ihren Vorfahren gab, sie werden sein Volk sein, und a word a Gott sein. 29. A word sie von ihrer Unreinheit erlassen, für Rache get redenten sorgen und das Land vor künftigen Hungersnoten bewahren. 30. Die Erdrich der Baum und Felder werden so reichlich sein, dass Israel nie wieder die Schande des Hungers vor anderen Nationen erträgen muss. 31. In jener Zeit wird sich das Volken sein Sünden erinnern und über das eigene Fehlverhalten soe die Abschuldigen Taten tief bedauern im Finden. 32. Gott betont ernüt, dass dies nicht am Ihretwillen tut, und fordert das Haus Israel auf, sich für seinen bisherigen Weg aufrichtig zu schamen. 33. Am Tag der Reinigung von Allah should word Gott die Stadt wieder bewolken und den Wiederaufbau der Ruinen in die Wege leiten. 34. Das Himmels brachliegend Land, das Jeder reisend als Wust Warnarm, word nun wieder intensive Land wirtschaftlich genutzt werden. 35. Die Menschen werden staunen, dass das verwüstet Land nun dem Garten Eden gleicht und die zerstörten Stadt wieder befestigt und bewohnt sind. 36. Dann werden die verbliebenen Nachbarvölker erkennen, dass Gott das zerstört wieder aufbaut und das Verodit neu beflant, den erfüllt sein zu sagen. 37. Gott erklärt zu dem, dass die Bitten Israels erhören und ihre Bevölkerung so zahlreich wie ein Schafherd anwachsen lassen wird. 38. Wie die großen Herden von Opfertieren und Festtagen in Jerusalem, so werden die einst leeren Stadt wieder volle Menschen sein, damit alle kennen, where der Herr ist.